So kann es gehen. Versäume lebenslang Status, Geld, Gesellschaft. Arbeite hart, tanze morgens und abends, atme. Verbanne Kalender und Uhren. So kannst du alt werden, ohne es zu bemerken.